Hallo. Oh, das weiß ich aber nicht mit dem Doch, Stereo. doch, ich sehe das immer, wenn ich das meins nicht. Wir haben uns überlegt, wie wir die Quality vom Podcast noch beschissener gestalten können. Deswegen laden wir jetzt in ein Mikro. Genau, in ein Handy-Mikro. Aber heute ist, diese Folge ist keine Folge. Es gibt nur zwei Ankündigungen zu machen, nämlich wir haben uns ordentliche Mikrofone gekauft. Und Kommen jetzt per Post irgendwie. haben uns gedacht, die Minisode ist so gut angekommen, wir machen jetzt die Microsode. Auf jeden Fall. Und machen einfach nur 30 Sekunden. Ja, und das andere Announcement ist, wir haben für demnächst einen Gast, der kommt vorbei. Oder wir kommen vorbei. Und der ist cool. Und dann reden wir mit dem. Eigentlich verstellen wir nur die Stimme und machen so, als gäbe es noch eine dritte Person. Richtig, genau. Und wir interviewen unseren Gast und stellen ihm mega unangenehme Fragen. Wir sagen nicht, wer es ist. Er ist ein erfolgreicher Blogger und Billionaire with perfect abs. genau. Und letztens ist er vom Fahrrad gefallen. Mehr zum coolen Gast. Gast demnächst mit uns. Ich glaube, ich schreibe erstmal meine Klausur und danach sind wir wieder da. In mehr als alter Frische. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich bin mega professionell und lasse das Handy an. Vom Heiko. Wir gehen jetzt raus aus dem Haus. Tschüss. Aber ich lese noch schnell die Nachricht vom Heiko vor. Okay, das lese ich nicht vor. Gut, dann bis demnächst. Tschüss.